Wang. Bei Flöten und bei Geigenklang. Ich lasse lieber nicht im Mond. Ich sage dir das hier. Vielleicht sei du es gelang. Dir bleibt ein Narr sein Leben lang. Ich sage dir keine Ab und Ab. Denn auch du bist es nicht verloren. Piccolo, Piccolo. Ding, ding, ding. Da liegt alle Weisheit drin. Über Flut und unser Tag, in den Melodien verstarrt. Piccolo, Piccolo, ding, ding, ding. Da liegt alle Weisheit drin. Über Flut und unser Tag, in den Melodien verstarrt. Allein zu blasen taugt nicht viel. Ein Solo ist was Schönes doch. Zweien ist es schöner noch. Es kommt der Tag, da sieht man sich nach einem süßen Vogelstrich. Dann muss ich dir frisch und rot die Geige und das Lied verloren.